Radio Bremen 2, kulturell. Über 2,5 Jahrhunderte, von 800 bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts, war Haithabu eine der bedeutenden Handelsmetropolen des europäischen Nordens. Vor einem Jahr wurde nach einer mehr als 10-jährigen Ausgrabungszeit das Wikingermuseum Haithabu in Schleswig eröffnet. Sein Leiter ist Professor Kurt Schietzel, gleichzeitig Direktor des Archäologischen Landesmuseums in Kiel. Konrad Hansen versucht im folgenden Gespräch mit Kurt Schietzel, die Zeit der Wikinger wieder vor unseren Augen erstehen zu lassen. Hören Sie nun Babylon am Hadebia Noor, Haithabu, die Handelsmetropole der Wikingerzeit. Es begann mit einer Enttäuschung. Bei der Vorbereitung eines Klassenausflugs nach Haithabu war meine Fantasie durch die farbigen Schilderungen des Heimatkundelehrers derart angeregt worden, dass sie das Bild einer großen, von geschäftigem Treiben erfüllten Handelsstadt in mir entstehen ließen. Umso ernüchternder war die Begegnung mit der Wirklichkeit. Ich sah eine ausgedehnte Wiese, die von einem halbkreisförmigen, mit Bäumen und Buschwerk bewachsenen Wall umschlossen war. In der Mitte der Wiese lag eine Baracke, davor ein Zaun, der Unbefugten den Zutritt zu den Ausgrabungen am Ufer des Hadebia Noors verwehrte. Das war nun also Haithabu. Es dauerte lange, bis die Enttäuschung überwunden war, die mir der Zusammenprall von imaginärer Vergangenheit und realer Gegenwart beschert hatte, bis ich durch Museumsbesuche und Lektüre aller verfügbaren Literatur eine wissenschaftlich fundierte Vorstellung von Haithabu und seiner historischen Bedeutung zu gewinnen suchte. Die Annäherung an Haithabu ist auf mancherlei Weise möglich. Aber welchen Weg man auch einschlägt, keiner führt am Thema Wikinger vorbei. Zwar haben die Archäologen den Begriff Wikingerstadt Haithabu in Haithabu, eine Stadt der Wikingerzeit, abgeschwächt, aber nicht ohne Anzeichen von Resignation haben sie sich der Tatsache gebeugt, dass Haithabu und die Wikinger im Bewusstsein ihres Publikums eine untrennbare Einheit bilden. So erinnert auch das im Herbst 1985 eröffnete Wikingermuseum Haithabu, für mich das schönste und instruktivste Museum seiner Art, an die Seefahrer, die vor gut 1000 Jahren die Küsten Europas unsicher machten. Seit sie im Jahre 793 mit dem Überfall auf das Kloster Lindisfarne in die Geschichte eintraten, so die gängige Formulierung, üben die Wikinger eine ungebrochene Faszination auf ihre Nachwelt aus. Die einen haben sie zu Helden stilisiert und je nach Bedarf ideologisch vereinnahmt, die anderen, und unter diesem vor allem schriftkundige Mönche, sahen in ihnen blut- und beutegierige Räuber oder, im Originalton, die Geißel der Christenheit. Die überwiegend negative Beurteilung hat jedoch ihrem Image bis heute keinen Abbruch getan, im Gegenteil. Ein amerikanischer Wikingerfilm lockte unlängst Kinobesucher mit den Worten an: Sie waren das gefürchtetste Volk der Erde. Sie eroberten, brandschatzten und plünderten halb Europa. Sie fürchteten weder Tod noch Teufel. Wer waren sie nun wirklich, diese Wikinger, denen vermutlich auch das neue Museum seine alle Erwartungen übertreffenden Besucherzahlen verdankt? Ich stelle diese Frage Professor Kurt Schietzel, Direktor des Archäologischen Landesmuseums der Kieler Universität und seit seiner Eröffnung auch Direktor des von ihm geschaffenen Wikingermuseums Haithabu. Wie sehr ihn diese Tätigkeit inzwischen beansprucht, wird nicht zuletzt daran deutlich, dass Kurt Schietzel nur ein Ort einfällt, wo er meine Fragen ungestört beantworten kann: die alte Holzbaracke auf dem Gelände der einstigen Stadt Haithabu. Durch das Fenster der Baracke sehe ich jenseits des Walles die wabenförmigen Häuser des Museums. Weiter rechts einen Teil des Hadebia Noors, eines flachen Seitenarms der Schlei, der sich gegenüber der Altstadt von Schleswig nach Süden erstreckt. In diesem Augenblick wird mir bewusst, dass ich nach vielen Jahren wieder an der Stelle bin, wo mein Fantasiebild von Haithabu an der Wirklichkeit zerbrach. Mittlerweile ist längst ein anderes an seine Stelle getreten, eines, das sich auf Tatsachen und Erkenntnisse stützt. Aber unterscheidet es sich wirklich so sehr von jenem, dass die poetischen Schilderungen meines Lehrers damals in mir wachriefen? Doch nun, da wir uns fern vom Museumstrubel im Herzen Haithabus befinden, greift Kurt Schietzel meine Frage nach den Wikingern auf und stellt sie zunächst einmal in den historischen Kontext. Sie waren sicherlich diese robusten Kerle, von denen Sie sprechen, aber Sie waren auch in vieler Hinsicht eigentlich so ausgestattet, wie Menschen, wie menschliche Gesellschaften es nun einmal sind, die überleben wollen und die sich in ihrer Welt behaupten. Für den Wissenschaftler ist der Wikinger hier im skandinavischen Raum deshalb so faszinierend, weil wir in dieser Bevölkerung eine Gruppe von Menschen beobachten, die am Beginn unserer heutigen Zeit stehen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir hier an dem Platz in Haithabu stehen, an dem sich nun die erste städtische Lebensform letztlich festmachen lässt, die wir hier untersuchen. Das Thema ist ja im Grunde für uns auch bei unserer Arbeit die Erforschung der frühen Stadt im Norden Europas. Und eben diese Entwicklung fällt hinein in eine Zivilisation, die man im weitesten Sinne durch agrarstrukturierte Bevölkerungsgruppen nennen darf, die in einer Weise, ja, will ich einmal vorsichtig sagen, zurückgeblieben sind, wie wir sie heute in Gesellschaften beobachten, die wir dann mit dem Attribut Entwicklungsland ausstatten. Der skandinavische Norden im frühen Mittelalter war insofern zurückgeblieben, als er noch eine ganz landwirtschaftliche Gesellschaftswelt kannte, eine ganz landwirtschaftlich strukturierte Gesellschaft kannte, in der die Arbeitsteilung nicht durchgeführt war, die das mehr städtische Leben andernorts prägte. Und wir stehen eben an der Schwelle zu einem solchen Wandel. Insofern können wir hier im skandinavischen Raum die Wurzeln der Urbanisation beobachten, die in anderen Teilen Europas schon Jahrtausende zurückliegen. Das ist auch der Anlass für uns, hier an dem Modell Haithabu die wissenschaftliche Arbeit anzusetzen, die ja schließlich und endlich keinem anderen Ziele dient, als zu studieren, wie durch Siedlungsverdichtung die Gegebenheiten in diesem Raume sich für den Menschen wandeln und wie durch die Übersiedelung eines ursprünglich sehr lose besiedelten Raumes die Landschaft sich gänzlich verändert, in der wir nun heute am Ende dieser von daher bis auf den heutigen Tag eigentlich lückenlosen Entwicklung leben. Lassen Sie mich bitte noch einmal ganz kurz auf die Wikinger zurückkommen. Wer waren Sie eigentlich? Waren Sie ein bestimmtes Volk? Waren Sie eine Gruppe, wie Sie genannt haben? Nannten Sie sich eigentlich selbst Wikinger? Also die Wikinger sind kein Volk gewesen, sondern die Wikinger sind aus der skandinavischen Bevölkerung hervorgegangen. Auf Viking gehen, das heißt auf Vikingfahrt gehen, war für die waffenfähige Jungmannschaft jene Art von Unternehmung, der man sich zuwandte, wenn die Zeitläufe es zuließen, wenn der Unternehmungsmut Einzelner dazu herausforderte und wenn man Kunde von günstigen Möglichkeiten an anderen fernen Küsten erhalten hatte, an denen es Beute zu machen und Gewinn einzuheimsen galt. Der erwachsene junge Mensch, der also nach der Feldarbeit des Frühjahrs auf den ländlichen, in dem ländlichen Raum dort sozusagen auf das Wachsen, das Heranwachsen jetzt der Ernte wartete, konnte tausend Dinge unternehmen und dazu konnte er eben auch sich in Waffengängen versuchen. Darin unterschied sich nebenbei der Skandinavier, den wir dann in dieser Weise eben Wikinger nennen, überhaupt nicht von anderen Menschen des frühmittelalterlichen Europas, also die den Wikingern angedichtete und ihnen zugewiesene Grausamkeit zum Beispiel, die hat nun in der Tat damit zu tun, dass dort, wo die Wikinger nun ferne Küsten erreichten und plündernd und kämpfend durchs Land zogen, Menschen waren, die diese Untaten später in Chroniken verzeichneten und auf diesem Wege eben weiterreichten. Brutalität dieser Art, die uns nun entsetzt, hat es auch in anderen Bereichen Europas gegeben. Sie sind nicht in irgendeiner Weise kennzeichnend für die Wikinger. Wenn ich mich an ein anderes Volk erinnere, das auch manchmal als Synonym herhalten muss für sinnlose Zerstörung, die Vandalen, dann kann man auch sagen, dass von ihnen sehr viel weniger in Erinnerung geblieben ist, im Bewusstsein des Volkes, als von den Wikingern. Wie erklären Sie persönlich sich die Tatsache, dass die Erinnerung an die Wikinger immer noch so lebendig ist? Nun, das hat einfach damit zu tun, dass die Wikinger ja am Eingang, am Beginn sozusagen der schriftlichen Geschichte, hier im Norden Europas stehen. Und die Wikinger haben eben Eingang gefunden in unzähligen historischen Nachrichten, historischen Quellen, wie man nun sagt, die uns heute ja zur Verfügung stehen. Die Gleichsetzung mit den Vandalen ist deshalb gar nicht möglich, weil die Vandalen eben eine germanische Volksgruppe waren, die so viel früher in das Licht der Geschichte traten, dass man von ihnen relativ wenig aufzuschreiben verstand, was uns heute noch ihre Taten in Erinnerung hält. Da vermischen sich natürlich auch sehr häufig Legenden und Vorstellungen, die nun ja durch die wenigen Nachrichten, die man von solchen Völkern hat, auch nicht eben glaubwürdiger werden können. Hin und wieder sitzt man auch richtig im Wunschdenken dort auf und die eigenen Vergangenheiten, daran sind wir ja auch gewöhnt, versucht man in gewisser Weise auch etwas zu überhöhen. Herr Professor Schietzel, die Tatsache, dass Ihr Museum sich Wikingmuseum Haithabu nennt, legt die Vermutung nahe, dass Haithabu eine Stadt war, in der die Wikinger lebten, in der genau das geschah, was Sie eben beschrieben haben, in der man zu Raubzügen ausfuhr, manchmal auch zur Kolonisation fremder Länder. War Haithabu eine Wikingerstadt? Das Wikingermuseum Haithabu sozusagen als Beleg nun zu verstehen, dass hier am Orte sich die Wikinger zu Heerhaufen versammelten oder zu Kriegszügen nun versammelten, das ist etwas irreführend. Die Bezeichnung geht darauf zurück, dass eben im skandinavischen Raum, zu dem wir ja hier zugehörig sind, dass man in der Welt Skandinaviens zu den Wikingern einen anderen Bezug hat, als wir ihn hier vielleicht haben. Dort sind es eben einfach die Vorfahren am Beginn nun der eigentlichen schriftlichen Geschichte und man hat diesen Vorfahren gegenüber eine etwas, ja, romantische Vorstellung vielleicht hin und wieder, aber in keinem Fall ist die Bezeichnung Wikinger dort in der Weise belastet, wie sie vielleicht hin und wieder in unserer Vorstellungswelt ist. Also insofern sind wir auch berechtigt zu sagen, diese Stadt Haithabu ist eine Stadt, die in die Zeit der Wikinger gehört. Denn an und für sich ist, weil ich ja schon sagte, es Wikinger in der Weise nie gab, als es kein Volk der Wikinger gab, auch kein Mensch zu damaliger Zeit auf den Gedanken gekommen, sich den Wikingern zuzurechnen, sondern man gehörte eben ganz bestimmten Stämmen, ganz bestimmten Familienverbänden zu und danach wurde man auch angesprochen. Nur die sind uns alle unbekannt und so leben wir mit einem Begriff, der sich eigentlich nur mehr aus der Forschung erklärt. Es hat also niemals in der Weise Menschen gegeben, die von sich sagten, dass sie einem Volk der Wikinger zugehörten. Und es hat auch jemanden gegeben, der hier am Orte erklärte, Haithabu sei eine Wikingerstadt. Das ist also ein künstlicher Begriff, den wir nun hier dem Orte aufgesetzt haben. Der Name der Stadt, Herr Professor Schietzel, Haithabu, wie sie heute genannt wird, ist das eigentlich der richtige Name? Der Ort wird in den Quellen mit zwei Bezeichnungen gekennzeichnet. Einmal ist eine Gruppe von Namen, die Slesvig, Slias, Vikus und ähnlich lautend dort uns begegnet. Und zum anderen ist dort eine Bezeichnung Hedebü, ad Hedebü oder mit einem TH-Laut Hedebü geradezu an englische Lautungen erinnernd. Diese beiden Bezeichnungen für den gleichen Platz, wie wir heute wissen, erklären sich daraus, dass wir es hier mit unterschiedlichen Sprachen am Orte zu tun haben und die einzelnen Völkerschaften sich sozusagen für diesen Ort auch ihrer Sprache bedienten und demzufolge zu zwei ganz unterschiedlich klingenden Ortsbezeichnungen gekommen sind. Wenn nun eine solche Bezeichnung des Ortes im fernen Ingelheim, in der Kaiserpfalz, dort fränkischer Kaiser notiert wurde, dann darf es uns nicht verwundern, dass man sehr häufig die beiden nun in der Entwicklung einander ja schließlich gegenüberliegenden Siedlungsplätze, nämlich Haithabu und Schleswig, auch sehr häufig verwechselt hat. Nördlich und südlich der Schlei konnte man dort in der Gegend von Mainz nun nicht trennen. Und so hat dann auch in einer sehr späten Zeit, als der Siedlungsplatz der Fernhändler hier in Haithabu längstens zerstört war, in den Quellen immer noch von einem Platz ad Hetum geredet werden können, wobei man mit Sicherheit damals das heutige Schleswig meinte. Also dieser Beleg mag ausreichen, um zu zeigen, man war sich durchaus darüber klar, dass man hier nur einen Platz im inneren Bereich der Schlei hatte, den man aber mit unterschiedlichen Bezeichnungen belegt hat. Unter den Faktoren, denen Haithabu seinen Aufschwung zum bedeutendsten Handelsplatz des europäischen Nordens im frühen Mittelalter verdankt, nimmt seine geografische Lage eine zentrale Rolle ein. Für den Fernhandel war Haithabu, wie moderne Verkehrswissenschaftler sagen würden, ein optimaler Standort. Von der Ostsee konnte man die Stadt mit dem Schiff durch die Schlei erreichen, eine Förde, die fast bis zur Mitte Schleswig-Holsteins vorstößt. Von Westen her ermöglichte es ein verzweigtes Flusssystem, dass die Schiffe der Wikingerzeit mit ihrem geringen Tiefgang ebenfalls in die Nähe der Stadt gelangen konnten. Die Annahme, dass die Schiffe auf Baumstämmen über die Landbrücke gerollt wurden, gilt inzwischen als überholt. Wahrscheinlicher ist, dass ihre Fracht entladen und mit Wagen an ihren Bestimmungsort gebracht wurde. Die weitgehend schiffbare Ost-West-Achse kreuzte sich außerdem noch in unmittelbarer Nähe Haithabus mit dem alten Heerweg, der damals die einzige Landverbindung zwischen Skandinavien und dem mitteleuropäischen Kontinent war. Die verkehrstechnisch außerordentlich günstige Lage Haithabus wurde schon gegen Ende des 8. Jahrhunderts von friesischen Händlern erkannt und genutzt. Wenig später, berichten die Annalen des fränkischen Kaiserhofes, siedelte der dänische König Gottfried Kaufleute unter Zwang in Haithabu an. Diese königliche Maßnahme lässt vermuten, dass neben der geografischen Lage noch ein weiterer Faktor dazu beitrug, dass die Stadt im 9. Jahrhundert eine kaum zu überschätzende Bedeutung als Handelsmetropole, aber auch als Kontakt- und Kommunikationszentrum zwischen den Kulturen gewann. Wir leben hier zu Anfang des frühen Mittelalters, ganz grob gesprochen, also zu Lebzeiten Karls des Großen, in einer Situation, wo sich Staat herausbildet, und zwar über sehr verschiedene Stufen, bei denen kleine Häuptlinge, kleine Könige nun einander ablösen und schließlich die Region, in der wir uns hier finden, also der mittlere Teil Jütlands, unter die Oberherrschaft eines Königs, der wahrscheinlich in Jellinge bei Weile regiert hat, gerät. Und dieser König nun kann jetzt auf einmal natürlich nicht mehr in der Weise als Häuptling einer kleineren oder größeren Bauernschaft existieren, sondern die Ansprüche sind gestiegen. Er muss sich auf eine andere Form der Einnahme von Steuern letztlich besinnen, als sie bis dahin in der Abgabe von Naturalien bestand. Und er muss sich also anlehnen an entsprechende Gebilde, die ihm durch seine Erziehung auch im Ausland vertraut waren. Er nimmt also mehr oder weniger die Muster, die er zum Beispiel im Fränkischen Reich kennengelernt hat als junger Mensch, auf und überträgt sie hier auf den Norden. Er bildet also eine Oberschicht heraus, er bildet eine abhängige Gruppe von Beamten und Administratoren, die nun überhaupt in der Lage ist, das kleine Reich zu verwalten. Er schafft schließlich und endlich auch die Geldwirtschaft, indem er eine Münze hier in Haithabu einrichtet und damit auch den Handel monopolisiert. Und er macht den Handel an dieser Stelle möglich zu seinem Vorteil, weil er ihn hier kontrolliert, ist auch in der Lage, an den Gewinnen zu partizipieren. Und aus eben diesen ganzen Anstrengungen heraus bildet sich eine soziale Oberschicht, die es in dieser Weise in den skandinavischen Bereichen früher nicht gegeben hatte. Und es bildet sich schließlich schrittweise das heraus, was wir heute den Staat nennen würden, an dessen Spitze nun ein König, der Zug um Zug auch seinen Einfluss noch vergrößert, steht. War Haithabu nun nur ein Umschlagplatz? Oder wie hat sich die Stadt dann entwickelt? Gab es hier eigene Handwerker, die hier lebten, hier arbeiteten? Ursprünglich ist dieses sicherlich der Platz gewesen, an dem der dänische König nun den Handel, den Fernhandel möglich machte, ihn dann auch mit entsprechenden Privilegien ausstattete. Das heißt, die Fernhandelshändler hier entsprechend begünstigte. Anders konnte er sie ja an dem Platze nicht binden und auch zur Wiederkehr sozusagen veranlassen. Handel geschieht ja immer nur dann, wenn Gewinne erwirtschaftet werden. Und so mussten alle Beteiligten eben zu ihrem Nutzen hier zusammenwirken. Wenn der König das verstand, dann konnte er damit seine eigenen wirtschaftlichen Möglichkeiten nun auch günstig beeinflussen. Er konnte seine wirtschaftliche Abhängigkeit abbauen, indem er eigene Reserven auch nun schuf. Und er konnte natürlich auch an manche Güter gelangen, die er unbedingt nur nötig hatte. Zum Beispiel in der damaligen Zeit spielten Waffenkäufe auch eine wichtige Rolle. Ganz berühmt waren die fränkischen Knebellanzen, die eine wichtige Waffe waren, weil man mit ihnen nur Kettenpanzer brechen konnte und damit überhaupt die schwer bewaffneten fränkischen Reiterkrieger nun angreifbar wurden. Kurzum, also um solche Handelskontakte möglich zu machen, musste man hier diesen Platz ausbauen, musste den Kontakt zu den Händlern pflegen. Aber gleichzeitig kamen natürlich im Zuge mit diesen Händlern auch der ein oder andere Handwerker, der denn hier am Orte auch privilegiert durch den hier wirkenden und waltenden Vertreter des Königs, der sogenannte Komis, nun zum Hierbleiben veranlasst wurde, weil man Geschäfte machen konnte und weil man sich in diesen Produktionsprozess als Spezialist nun auch mit einfügte. Das ist insofern nicht so selbstverständlich, als wir damals ja noch eine ganz autarke Hauswirtschaft haben, in der sozusagen alles mehr oder weniger selbst gemacht wurde. Und nun kommen wir an die Schwelle in der Arbeitsteilung, die Gesellschaft schließlich und endlich mitbestimmt, und durch immer weitere Arbeitsteilung entsteht schließlich und endlich das, was wir im hohen Mittelalter dann beobachten, das hochspezialisierte Zunftwesen, das außerordentlich schmal begrenzt auf hohe Spezialisierung hin entwickelt war. Zu Professor Schietzels Aufgaben gehört es, sogenannte VIPs, prominente Besucher aus dem In- und Ausland, also durch das Wikingermuseum zu führen. Dies bringt mich auf den Gedanken, Kurt Schietzels Sachkenntnis für einen mehr belletristischen Ausflug in die Vergangenheit zu nutzen, ihn gewissermaßen als Fremdenführer durch das Haithabu von vor 1000 Jahren zu gewinnen. Ich bitte ihn also, seiner Fantasie in einem wissenschaftlich vertretbaren Maß die Zügel schießen zu lassen und ein Bild Haithabus zu zeichnen, wie es sich, sagen wir im Jahre 950, den Augen eines Besuchers dargeboten haben könnte. Die Befürchtung, der Archäologe könnte diesem Ansinnen mit Skepsis begegnen, erweist sich als unbegründet. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ein Archäologe, der hier am Orte lange Zeit arbeitet, beschäftigt sich ja mehr oder weniger den ganzen Tag mit eben diesen Bildern. Wenn ich jetzt von Ihnen genannt bekomme 950, wie sah es da am Orte aus? Dann will ich mal versuchen, es mit den Augen eines Arabers zu schildern, der so in diesen Jahren hier aus dem nördlichen Spanien in unsere Gegend kam. Art Atushi hieß er. Mit anderer Bezeichnung wird er Ibn Yaqub genannt. Ein Reisender aus den Emiraten, die damals in Spanien nun die Oberherrschaft über die Bevölkerung nun bildete. Der würde hier nun am Orte, wir sind durch einige Quellen über sein Hiersein und seine Beobachtung unterrichtet, die erleichtern es mir, was also einem Fernreisenden auffällt. Er würde durch weitgehend geordnete Straßen nun hier wandeln. Er würde nun über schmale kleine Brücken kommen, die den Bach, der die Siedlung hier nun in der Mitte durchfließt. Er würde an strohgedeckten Häusern, ausschließlich aus Holz errichteten Gebäuden, schließlich und endlich an kleineren oder größeren Plätzen vorbeikommen, an denen das Handelsgeschehen sich wohl konzentriert hat. Er würde schließlich und endlich auf einem dieser Wege bis an das Wasser geraten und dann auf einer weit ins Wasser reichenden Brücke an die Stelle kommen, wo das Handelsgeschehen der Fernhandelskaufleute direkt an den Schiffen selbst statt hatte, wie wir durch unsere jüngsten Untersuchungen im Hafen nun erkennen können. Da würde er nun Menschen begegnen, die ihm gänzlich fremde Sprachen sprechen. Da würden Slawen sein, da würden Liven und Esten sein aus dem fernen Baltikum, da würden gotländische Kaufleute sein und solche aus der Gegend um Stockholm. Da würden aber auch Kaufleute aus dem nördlichen Norwegen, aus dem Bereich des Eismeeres ihm begegnen und schließlich und endlich der ein oder andere Fernhandelskaufmann aus Irland und den britischen Inseln. Ein Gemisch von Völkern, würde man sagen, in der Tracht und in dem Schmuck, der zu der Tracht gehörig nun ist, würde man diese Menschen unterscheiden. Alles wären die Freien, die waffenfähigen Männer, die ihm sozusagen hier beschäftigen, denn die große Heerschar der Unfreien würde für einen Fernreisenden kaum Aufmerksamkeit einfordern. Es gab hier viele Sklaven. Es gibt die Unfreien, das sind jene Teile der Bevölkerung, die eben den namentragenden Familien zugehörig sind, Pächter, Abhängige, Leibeigene, vielleicht in einem modernen Begriff zu nennen, die nun hier natürlich als die Ruderknechte, als die Arbeitskräfte auch in den kleinen handwerklichen Betrieben nun sicherlich 80% der Bevölkerung ausmachen. Und das große aktive Handelsgeschehen hier am Orte, das würde diesen Araber auch mit Sonderheit nun beschäftigen. Deswegen ist er nämlich auch hierher gekommen, ist in nicht geringem Maße darauf gerichtet, Sklaven, das heißt Unfreie, eben zu verhandeln. In der damaligen Zeit war ja ein großer Umschlag menschlicher Arbeitskräfte zu verzeichnen, die von hier aus, auch aus den östlichen Bereichen Europas, nun weiter verhandelt worden über Verdun, schließlich nach Spanien, wo sie als Galeerensklaven oder aber auch in den Manufakturen tätig werden mussten. Das alles würde ein Mensch in der Mitte des 10. Jahrhunderts hier beobachten und er macht auch diese Situation uns insofern noch deutlich, als er zum Beispiel, das darf man sich wundern, bei einem Menschen, dem also klares Trinkwasser nicht so selbstverständlich ist, dass er hier am Orte ganz besonders schmackhaftes Wasser beobachten konnte. Aber auch sehr kritisch allerdings äußert er sich nun über Dinge, die er sonst hier feststellt. Besonders eingeprägt hat sich ihm zum Beispiel, dass die Frauen hier eine Lippenschminke benutzen, die ihm wohl unbekannt ansonsten gewesen sein dürfte. Und über die Männer weiß er allerdings nur zu berichten, dass sie ganz fürchterlichen Gesang anzustimmen vermögen, der unangenehme anzuhören sei wie das Jaulen der Hunde. Kurzum, also eine Schilderung, so wie ich sie hier versuche, kann das gesamte Bild nicht zeichnen, dass wir uns von dem frühen Mittelalter zu machen haben. Aber man kann doch versuchen, sich in diese fernen Zeitläufe zu versenken. Zumindest ist die Gegend, wenn wir nun in sie heute blicken, heute sind wir hier umgeben von Wiesen und Weiden, auf denen nun Rindvieh grast, in gänzlich anderer Weise nun ja Mittelpunkt auch des eigentlichen Geschehens hier im Raume. Heiterbu war eben die älteste Stadt im Norden Europas. Und das Gelachen, das Gelächter der Menschen hier am Orte, das Geschrei vielleicht von Kindern, das Gerede fremder Zungen, alle zusammen, muss man sich hier an diesem stillen Platze nun vorstellen, wenn man sich ein wenig in die Situation von vor 1000 Jahren hineindenken will. Gab es eigentlich damals, Sie sprachen eben davon, wie viele Leute aus den verschiedensten Ländern hier zusammengekommen und sind und gehandelt haben. Gab es damals so etwas wie eine übergreifende Sprache, in der sich alle verständigen können und die vielleicht etwa vergleichbar wäre unserem Englisch als Weltsprache? Das ist für einen Archäologen nicht leicht zu beantworten. Darüber gibt es wenig verlässliche Mitteilung, und mit Hilfe archäologischer Quellen ist diese Frage nun ja nicht zu lösen. Man muss allerdings aufgrund allgemeiner Erfahrung davon ausgehen, dass die Verständigung im skandinavischen Bereich trotz vieler regionaler Verschiedenheiten möglich war. Die Sprachen waren zum Teil nun natürlich auch einfach hier am Orte gesprochen, wie Kaufleute in der Fremde ja nun zum Teil mit relativ einfachem Wortschatz sich auch verständlich machen. Aber man muss auch davon ausgehen, dass es sehr häufig der Dolmetscher bedurft hat, um sich verständlich zu machen. Slawische Händler hier am Orte und skandinavische und angelsächsische sprechen auch in der damaligen Zeit so verschiedene Sprache, dass sie sich mit Händen und Füßen wohl verständlich machen können, aber einander im Eigentlichen nicht richtig verstehen. Schleswig-Holstein stelle ich mir vor, zur damaligen Zeit, vor 1000 Jahren, könnte sehr dicht bewaldet gewesen sein, urwaldartig. Traf das auch für die Umgebung von Heiterbu zu? Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das uns hier ja im Zusammenhang mit unseren Arbeiten auch sehr beschäftigt. Wir haben ja durch botanische Untersuchungen sehr eingehende Recherchen anstellen können, die uns die ursprünglichen Verhältnisse in dieser Zeit eigentlich heute nun einsehen lassen. Im Frühmittelalter ist Schleswig-Holstein ein großes Waldland, in das hinein die einzelnen besiedelten Flecken wie Inseln in einem großen Meere erscheinen, die von Menschen nun vereinnahmte Natur zu Ackerflächen umgewandelte Natur konnte stets noch wieder vom Walde zurückgewonnen werden. Und insofern regenerierte die Landschaft in diesen Zeitläufen noch die einmal geschlagenen Wunden. Das wird nun ganz anders in dem Augenblick, wo wir hier am Hadebjörn-Nor mit der außerordentlich großen Siedlungsverdichtung eine Veränderung des Biotopes herbeiführen. Der Mensch, der alle seine Ressourcen aus der Umgegend nun nimmt, verwüstet durch den radikalen Einschlag einmal den Hochwald. Er hat dieses Holz nötig, um Häuser zu bauen, um Schiffe zu bauen, aber auch muss er das Brennholz hier aus dem umgebenden Walde nehmen. Er muss Holz in Meilern zu Holzkohle nun verarbeiten, die er wieder nötig hat bei der Schmiedearbeit, bei der Herstellung von Glas. Und weil die große Anzahl der Bewohner hier am Orte es auch nötig macht, erheblichen Tierbestand nun zu erhalten, der wiederum in den Wald getrieben wird, der Waldweide wegen. Wir müssen ja davon ausgehen, dass in der damaligen Zeit die natürlichen Grundlagen für das Vieh außerordentlich ungünstig gewesen sind. Wiesen und Weiden gab es nicht. Und so war der Mensch gezwungen, insbesondere in der Winterszeit, den Tierbestand in den Wald zu treiben, zu der sogenannten Waldweide. Das galt insbesondere für die Schweine, aber auch für Schafe und Ziegen. Und die haben dann in der Winterszeit den gesamten Bewuchs so kurz gehalten, haben auch den Jungwuchs entrindet und ihm dadurch nachhaltig geschädigt, dass schließlich und endlich das Umfeld von Haithabu nur von der Heide bewachsen war. Eine Vegetation, die erst gewandelt wurde durch königliche Anordnung, wenn man das so sagen darf, in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Dann erst ist ja diese so ganz von Menschenhand verwüstete Landschaft durch das Neubesetzen mit Nadelhölzern wieder zu großen Teilen bewaldet worden. Aber die Zeit dazwischen hat durch die menschliche Besiedlung das Land sich von einem urwaldähnlichen Bewuchs in eine regelrechte Wüstelandschaft gewandelt. Eine Veränderung, die nun allerdings schließlich bis auf den heutigen Tag nie den ursprünglichen Zustand wieder herbeiführen lassen. Das, was heute die Landschaft prägt, von vielen Menschen ja auch für Natur gehalten, ist eine reine Kulturlandschaft. Und bestimmt sind wir durch landschaftliche Formen, die eben alle von Menschen herbeigeführt sind. Natürlich, Biotope gibt es hier in unserem Lande eigentlich überhaupt keine mehr. Es gab also in Haithabu, um auf das zurückzukommen, Herr Professor, was Sie vorher sagten, große soziale Unterschiede. Es gab sehr reiche und auch sehr arme Leute. Wie drückte sich das aus im Bau der Häuser? Bestanden auch da erhebliche Unterschiede, soweit sich das heute feststellen lässt? Ja, die Häuser sind in der Tat nun zum Teil sehr unterschiedlich in Größe und auch in der Sorgfalt ihrer Errichtung. Das kann ja nur vom Archäologen beobachtet werden. Wir dürfen allerdings aus der Tatsache großer Verschiedenheit hier am Orte nicht so ohne weiteres auf Wohlhabenheit und Reichtum schließen. Wir müssen hier natürlich auch berücksichtigen, dass dieser Siedlungsplatz eine in sich besondere Gegebenheit darstellte. Hier kamen ja in einer Art messeähnlichen Zeit zwischen Mai und September Händler und Seeleute aus allen skandinavischen Gestaden, von allen skandinavischen Küsten und trafen zusammen mit Händlern, die weiter aus dem Westen, die weiter aus dem Süden oder dem Osten nun kamen und hier am Orte eben das Handelsgut veräußerten, das sie bis an diesen Messeplatz verbracht hatten. Man muss sich den Ort vielleicht ein wenig so vorstellen, wie auch heute Märkte noch sich darstellen. In dem Augenblick, wo die Märkte geräumt waren, wo die Geschäfte abgewickelt waren, verließ auch ein Großteil der zeitweiligen Bewohner den Ort wieder und überblieben jene, die hier am Ort der Handwerk trieben und die sich sozusagen auch mit der Infrastruktur dieses Platzes beschäftigten, das heißt, die Ordnung schufen, auch die Voraussetzungen dafür boten, dass viele Menschen am Orte nun überhaupt leben konnten, das heißt in der Nachbarschaft Landwirtschaft trieben oder aber in diesen Tätigkeiten auch nun Arbeit fanden, die ich schon benannt habe, meinetwegen Holz nun hier zur Holzkohle verarbeiteten oder Eisen in der Nachbarschaft nun verhütteten und vieles nun für einen solchen aufblühenden Ort wichtige Arbeit verrichteten. Zwei Fragen zu den Handwerkern. Lässt sich feststellen, welches das häufigste Handwerk in Haithabu war? Und gibt es auch unter den Handwerkern so etwas wie eine soziale Hierarchie, in dem Sinne, dass es besondere Handwerkszweige gab, die sich eines hohen Ansehens erfreuten und andere eines weniger hohen Ansehens? Über das Ansehen kann ich wenig sagen. Der Archäologe hat kaum Möglichkeiten, dieses zu ermitteln. Aber zu dem ersten Teil Ihrer Frage will ich antworten, dass die handwerkliche Spezialisierung, die wir heute kennen und die auch im Mittelalter nun die Welt geprägt hat, in dieser frühen Zeit noch sich erst herausbildet. In der damaligen Zeit ist der Mensch eben der Homo faber, der Mensch, der etwas macht und zwar übergreifend handwerklich tätig ist. Also der geschickte, handwerklich geschickte Mensch ist durchaus in der Lage, nun Eisenäxte zu schmieden, aber auch aus Geweih und aus Knochen Kämme zu fertigen. Die handwerkliche Spezialisierung, die uns vor Augen steht, wenn wir an den Handwerker denken, die muss sich erst im Laufe eines über Jahrhunderte reichenden Entwicklungsprozesses herausbilden. Und wir stehen hier sozusagen ganz am Anfang dieser Entwicklung. Erst im späteren 12. Jahrhundert beobachten wir in Schleswig eine weitergehende Spezialisierung, die schließlich erst in der wirklichen voll ausgebildeten Stadt des hohen Mittelalters, zum Beispiel im Beispiel Lübeck, lässt sich das deutlich machen, in der Weise nun spezialisiert sich gibt, wie wir es mit unseren heutigen Erfahrungen auch erwarten. Es wird gesagt, dass der dänische König Harald, den man Harald Blauzahn genannt hat, um 960 herum Christ wurde und damit sein Volk auch zu Christen wurde. Das lässt darauf schließen, dass es also vorher Heiden waren. Und auf der anderen Seite war es nicht so, dass schon Bistümer in Riebe, in Aarhus waren und dass der Erzbischof von Bremen-Hamburg sehr stark schon lange Zeit vorher missionieren ließ in Skandinavien. Ich kann mir vorstellen, dass Haithabu auch so etwas wie eine Berührungsfläche verschiedener Religionen war. Wie, wenn es so ist, kamen die Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften miteinander aus? Auch darüber kann der Archäologe nicht unbedingt vieles aussagen. Wir können nur beobachten, dass es unterschiedliche Sitten und Gebräuche gab, zum Beispiel Tote zu bestatten. Es gab Bestattungsbräuche, die wir mit heidnischen Vorstellungen nun in Zusammenhang bringen. Und es gibt eine Bestattungsart, das Skelettgrab, Ost-West ausgerichtet, das wir nun dem christlichen Ritus zuweisen. Aber wir dürfen aus der Tatsache, dass Menschen nun bestattet wurden, meinetwegen mit heidnischen Symbolen, vielleicht mit einem Thorshammer als Amulett oder umgekehrt mit einer kreuzförmigen Scheibenfibel, noch nicht folgern, dass nun die Missionierung weit Einfluss gewonnen hatte oder noch geringen Einfluss besaß. Da muss man sich etwas zurückhalten in der Beurteilung, aber es ist nicht zu übersehen, dass wir hier am Anfang jenes Missionierungsganges stehen, von dem es ja oft heißt, er sei bis auf den heutigen Tag noch nicht abgeschlossen. Es ist hier eine Welt, in der christliches Gedankengut langsam Einzug nimmt. Allerdings ist der Eifer der Missionare ohne die Bereitwilligkeit der Herrschenden, sich dieses Glaubens, sich diesem Glauben zuzuwenden, keinem Erfolg beschieden. Die Missionierung ist also von vornherein immer auch ein Akt, der von der staatlichen Autorität abgesichert sein wollte. Und die Zuwendung des Königs, die bedeutete eben, dass sich die Bevölkerung damit auch zu Christen gemacht fand. Aber der Prozess nun ist über sehr viele Jahrhunderte gelaufen. Und es haben neben den Anhängern christlicher Vorstellungen auch sehr unterschiedliche andere Religionen oder Glaubensvorstellungen Bestand gehabt bis in relativ späte Zeit. Dass die Stadt von einem Wall umgeben war und ist, dessen erstaunliche Ausmaße uns heute noch beeindrucken und die Vermutung nahelegen, dass er früher samt Holzzaun und weiteren Bewehrungen noch sehr viel höher war, lässt darauf schließen, dass Haithabu selbst, diese reiche Handelsstadt, in der nicht nur viele Waren lagern, sondern vermutlich auch viel Gold und Silber, Opfer feindlicher Angriffe war. Wie, wenn das der Fall war, setzte sich die Stadt gegen Feinde von außen zur Wehr? Ja, das möchte ich etwas korrigieren. Ihre Darstellungen erwecken nun doch eher den Eindruck, als hätten wir es hier mit einem kleinen Rotenburg ob der Tauber zu tun. Und das genau ist nicht der Fall. Diese Stadt ist, wenn wir das Wort Stadt im Munde führen, schnell falsch interpretiert. Wir beginnen also mit städtischem Leben, das heißt, hier findet ein Leben statt, das nicht mehr in dem Gehöft, in dem weilerartigen Gehöft sich entwickelt, sondern hier auf engem Raume Bevölkerungen verdichtet leben, die unter der Oberhoheit nun auch des Königs letztlich stehen, die in der Spezialisierung einzelner Handwerke immer mehr hineinwachsen in eine sehr einseitige Produktion. Also am Anfang all dessen befinden wir uns, was einmal zur Stadt des hohen Mittelalters werden soll. Insofern sind die Schätze, die hier nun verborgen gehalten werden sollen, sicherlich nicht das Kennzeichnende für die damaligen Verhältnisse. Eher würde man den Eindruck haben, dass diese Stadt heute einem sehr großen Dorfe vergleichbar ist. Man darf ja nicht übersehen, dass die Einheiten von Menschen, die so zusammen lebten, alle sehr, sehr klein waren. Und wenn hier am Orte sich tatsächlich möglicherweise bis zu 1000 Menschen versammelten, dann war es eine unvorstellbar große Zahl für damalige Verhältnisse. Muss man doch überlegen, wie schwierig es ist, eine solche 1000-köpfige Bevölkerung jeden Tag mit den notwendigen Lebensmitteln zum Beispiel auszustatten. Die Befestigung nun, die uns hier so beeindruckt, ist in gewisser Weise zuerst einmal eine Abgrenzung des eigentlichen städtischen Bereiches, in dem auch besondere Rechtsnormen galten, gegenüber eben jenen freien Räumen, die nicht Stadt waren. Die Möglichkeit der Verteidigung sind nicht überzubewerten. Der in der damaligen Zeit hier am Orte ansässige Mensch bestand in großem Maße aus älteren Menschen, aus Kindern und Frauen, weil diejenigen, die nun im Handelsgeschehen und in der Seefahrt selbst verwickelt waren, ja große Teile des Jahres unterwegs sein mussten. So konnte der Schutz am Orte eigentlich letztlich auch nur vom König selbst und seinem Heer gewährt werden. Der Gedanke sozusagen der Befestigung, der dann ja einer eigentlichen mittelalterlichen Stadt immer geradezu kennzeichnend anhaftet, ist es hier nicht gewesen, der uns leiten darf. Also die Möglichkeiten, diese Stadt gegen Angriffe zu schützen, die von außen kamen, die Möglichkeiten sind sehr gering gewesen. Feinde, die in den Raum hier eindrangen, die musste man andernorts schon nun zurückschlagen, den musste man mit der Flotte begegnen oder den musste man sich in der offenen Feldschlacht gegenüberstellen. Hier am Orte war man eigentlich einem Überfall ausgesetzt und konnte sich ihm kaum erwehren. Sie sagten vorhin, dass der König Einnahmen hier aus der Stadt hatte, vom Handel. Und es gab auch andere skandinavische Könige zu jener Zeit in Schweden oder Norwegen, die vermutlich mit dem gleichen Interesse sich dieser Stadt hätten bemächtigen können. Geschah es, dass also der dänische König als Herr dieser Stadt gelegentlich abgelöst wurde von anderen skandinavischen Herrschern? Der Platz war für viele Menschen ein attraktiver Platz. Viele Menschen heißt also für die Herrschenden besaß er durchaus Attraktivität. Und es ist unbestritten, dass in kriegerischen Auseinandersetzungen auch Skandinavier aus verschiedenen Gegenden versuchten, zum Beispiel die Norweger, sich in den Besitz dieses Platzes zu bringen. Das waren aber in der Mehrzahl Auseinandersetzungen, die immer um die jeweilige Vorherrschaft geführt waren. Dabei ging es weniger um das Beutemachen hier am Orte. Denn dieser Platz, besaß man ihn, dann ließ er sich sozusagen nutzen, dann konnte man seine Geschäfte abwickeln, dann konnte man hier das gewinnen, was man nötig hatte. Die Zerstörung der Häuser und das Vertreiben der Bewohner machte diesen Platz nur wüst, aber er bestand ja letztlich nicht aus den Quellen, die man hier am Orte ausbeutete, sondern er bestand sozusagen aus der regen Aktivität, die sich hier entfalten ließ. Es war ja nicht eine Stätte, an dem sich irgendwelche Bodenschätze gewinnen ließen, sondern alles, was man hier nun an Gewinn erwirtschaftete, war ein durch Handel und Handwerk erzeugtes Produkt oder ein Gewinn, der dadurch sich herleiten ließ, sodass es schon wichtig war, den Ort auch zu schonen, wollte man aus ihm überhaupt Nutzen ziehen. Wie ich der Literatur entnommen habe, ist diese Stadt öfter zerstört worden. Sie ist auch öfter abgebrannt, möglicherweise des Öfteren auch durch vorsätzliche Brandstiftung, durch Überfälle. Und schließlich wird geschrieben, wurde sie also völlig dem Erdboden gleichgemacht. War es diese Zerstörung, die dazu beitrug, dass die Stadt nun nicht wieder aufgerichtet wurde, oder hat es andere Gründe? Die Stadt entwickelt sich im Laufe ihrer Zeit gleichgeschaltet zu anderen historischen Entwicklungsprozessen. Führt also nicht ein so isoliertes Leben. Sie muss also gesehen werden in den Entwicklungen, die andernorts geschehen. Und da kann nicht übersehen werden, dass im südlichen Bereich der Ostsee die Stadt Lübeck an Bedeutung zunimmt. Für das Aufblühen Lübecks spielen eine Reihe von Faktoren eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt sicherlich auch der Salzhandel, der von Lüneburg über Lübeck in den Ostseebereich geführt wird, ist sehr wichtig für die Entwicklung gewesen. Heiterbu und Schleswig liegt in mancher Hinsicht also etwas außerhalb der sich nun verändernden Handelsaktivitäten und kann seine Bedeutung nun im Laufe der Zeit nicht erhalten. Büßt sie schrittweise ein und dadurch ist dann auch der Lebensnerv in gewisser Weise getroffen, sodass ein Niederbrennen des Ortes dann Anlass dafür wird, dass die noch verbliebenen Bewohner auf das Nordufer übersiedeln, wo die Kirche und wo der König jeweils nun Einrichtungen geschaffen hatten, die dann mit den übergesiedelten Bewohnern von Heiterbu zusammen das mittelalterliche Schleswig bilden. Herr Professor Schietzel, von Theodor Mommsen stammt der Satz, die Archäologie ist die Wissenschaft von dem, was sich nicht zu wissen lohnt. Da Sie anderer Meinung sind über die Archäologie, zeigt nicht zuletzt Ihre Arbeit hier an dem Museum, dessen Initiator Sie sind und dessen Planung Sie schon seit vielen Jahren betrieben haben. Das Museum ist im November 1985 eröffnet worden. Was lohnt sich für Nicht-Archäologen an der Archäologie zu wissen, von der Archäologie zu wissen. Ja, das müssen sich natürlich auch Fachleute fragen, wenn man einen so schönen Beruf hat, wie ich ihn ausüben kann. Dann steht man oft natürlich recht fasziniert der eigenen Arbeit gegenüber. Aber man muss auch einmal fragen, welchen Nutzen haben andere davon. Und da ist doch zuerst einmal zu sagen, dass Archäologie überhaupt die nicht geschriebene Geschichte versucht aufzuhellen. Und wo das irgend möglich erscheint, die Modelle sozusagen zu bedenken, in denen sich menschliche Entwicklung vollzogen hat. Für uns ist die Aufgabe hier an diesem Siedlungsplatz zu zeigen, wie sich außerhalb des Einflussbereiches der römischen Zivilisation, die ja durch eine 400-jährige Besatzungszeit in den Süden und in den Westen unseres Vaterlandes gelangte, wie sich hier im Norden in gewisser Weise aus eigener Wurzel, aber natürlich auch beeinflusst durch Anregungen aus vielen Richtungen, das Gebilde entwickelt, das dann eines Tages zur Stadt, will ich einmal sagen, der Hansezeit geführt werden kann. Und dieses Thema, das wird hier von uns seit über 80 Jahren am Orte in nunmehr schon mehreren archäologischen Generationen nicht aus dem Auge gelassen. Und das Museum, das nun vor kurzem hier eröffnet ist, legt in gewisser Weise Zeugnis von dieser Arbeit ab. Wir versuchen aufzudecken, wie Menschen sich in diesem Prozess der Urbanisation, also der Siedlungsverdichtung, in städtisches Leben gefügt haben, sich mit eben dieser ganz andersartigen Lebensform nun einzurichten verstanden, auch begonnen haben, mit den daraus resultierenden Schwierigkeiten fertig zu werden. Und schließlich suchen wir mit einer solchen Betrachtung auch Antwort zu finden auf die Verhältnisse, in denen wir heute nun einmal leben. Denn der Prozess, der hier kurz nach 800 in Haithabu beginnt, hat kontinuierlich bis auf den heutigen Tag sich fortgesetzt. Wir leben in einer zivilisatorischen Entwicklung, die eben mit dem Beginn städtischen Lebens hier in Haithabu im Norden ihren Anfang nimmt. Und die daraus resultierenden Belastungen, zum Beispiel für unsere Umwelt, von der ich ja schon sprach, die ganz früh schon im 9. Jahrhundert nun beginnen, den Menschen hier heimzusuchen, die Art, wie er sich mit diesen veränderten Verhältnissen einrichtet und immer neuerliche Antworten findet auf die Schwierigkeiten, in denen er sich findet, ist eine außerordentlich faszinierende Aufgabe, ist über den historische Arbeit, die sozusagen nachvollziehen lässt, was einmal geschah, auch faszinierend, wenn man ein wenig in die Zukunft blickt. Der Archäologe ist also ein Mensch, der den Blick zurück tut, um auch in gewisser Weise ja den Sinn in der Arbeit darin zu suchen, nach Möglichkeiten zu blicken, wohin es uns einmal führen wird. Damit beenden wir das Gespräch in der alten Holzbaracke im Herzen von Haithabu. Wir treten hinaus und gehen auf den Zaun zu, an dem noch immer das Schild hängt, das Unbefugten den Zutritt untersagt. Während Professor Schietzel das Tor aufschließt, werfe ich einen Blick zum Ufer des Hadebüer Noors hinunter, wo einst der Hafen von Haithabu lag. Aus dem Dunst treten vage die Umrisse von Schiffen hervor. Sie haben auffallend kurze Masten und hochgezogene Steven. Einige sind dickbäuchig und breit, andere lang und schmal und am Vordersteven mit furchterregenden Drachenköpfen versehen. Der Fantasie des Unbefugten sind keine Grenzen gesetzt. Babylon am Hadebier Noor, Haithabu, die Handelsmetropole der Wikingerzeit. Unter diesem Titel brachten wir heute im Forum der Wissenschaft ein Gespräch mit von Konrad Hansen mit dem Leiter des Museums Haithabu in Schleswig. Die Zeit 22 Uhr. Hier ist Radio Bremen mit Nachrichten. Der bisherige Besitzer der neuen Heimat, der Berliner Unternehmer Schießer, soll Ansprüche in Höhe von mehr als 30 Millionen Mark gegen die Gewerkschaftsholding BGAG geltend machen. Unter Berufung auf Gewerkschaftskreise in Frankfurt berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, es handle sich dabei ausschließlich um Kosten, die Schießer durch sein sechswöchiges Engagement bei dem Wohnungskonzern entstanden seien. Weiter hieß es, die Erstattung der Kosten an Schießer sei im Prinzip nicht strittig. Es gehe nur noch um die endgültige Höhe. Spekulationen über die Entlassung des aus drei Mann bestehenden BGAG-Vorstandes sind sowohl von der Industriegewerkschaft Metall als auch von der Führung der Gewerkschaft ÖTV dementiert worden. Zunächst war berichtet worden, die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes befürworte den Austausch des Vorstandes bei der Gewerkschaftsholding. Neben dem umstrittenen BGAG-Chef Lappas handelt es sich dabei um die beiden Vorstandsmitglieder Freiberg und Wiesmeier.